Erste die Nachkommen Josefs bekamen ihr Land östlich vom Jordan, gegenüber Jericho. Es reichte von den Wassern Jerichos über die Steppe bis hinauf ins Gebirge bei Bethel. Zweiter von Bethel aus verlief die Grenze weiter nach Luz und dann durch das Gebiet der Akiter bis nach Ataroth. Dritter danach führte die Grenze westwärts hinab durch das Gebiet der Jafletiter, bis sie das untere Beth Horon und Geser erreichte und schließlich am Meer endete. Vierter so erhielten die Nachkommen Josefs, nämlich Manasse und Ephraim, ihr eigenes Land. Fünfter das Gebiet der Sippen Ephraims war wie folgt, im Osten reichte ihr Land von Ataroth Adar bis zum oberen Beth Horon. Sechster danach verlief die Grenze weiter bis zum Meer. Im Norden begann sie bei Michmetat und führte dann ostwärts nach Tanazilo, vorbei an Janoha im Osten. Siebter von Janoha aus ging die Grenze hinab nach Ataroth und Narat, berührte Jericho und endete schließlich am Jordan. Achter von Tappua aus verlief die Grenze westwärts zum Bach Kana und endete am Meer. Dies war das Land, das die verschiedenen Sippen des Stammes Ephraim als Erbe erhielten. Neunter zusätzlich bekamen die Ephraimiter Städte, die mitten im Gebiet der Manassiter lagen. Dazu gehörten alle diese Städte mit ihren Dörfern. Zehnter die Ephraimiter vertrieben jedoch die Kanaaniter, die in Geser lebten, nicht. Deshalb blieben die Kanaaniter bis heute mitten unter den Ephraimitern wohnen und mussten als Zwangsarbeiter dienen.